2.3 1 Das Bild wirkt auf mich, als ob es sich bewegen würde. 2 Es sieht so aus, als hätte die Künstlerin ganz schnell gemalt. 3 Das Foto erweckt den Eindruck, als wäre es im Frühling entstanden. 4 Es fühlt sich so an, als ginge es in dieser Performance um etwas Wichtiges. 5 Ich habe das Gefühl, als wüsste ich, wie es der Person auf dem Gemälde geht. 6 Das Bild gibt mir das Gefühl, als würde ich in die Tiefe schauen.